Hallihallo, herzlich willkommen zum Uncast, die Ausgabe Nummer 44. Ja, und ich darf begrüßen Mo. Hallo Mo. Ja, das ist ein schöner Tag. Grüß dich auch, Rio. Wir haben tolle, tolle, viele, viele Neuigkeiten von der Google IO. Ja, ja, ja, ja, ja. Google IO. Ja, genau. Eigentlich müssten wir jetzt hier mehr so Richtung so Hippie und yeah, Peace und so, ja. Aber weil Peace. Die Google I.O. fand ja in San Francisco statt, ne? Ich würde jetzt am liebsten wieder das Lied einspielen, ja, das Bekannte, aber ja, das lassen wir lieber, ja, schon wieder die Hippie-Zeit vorbei. Das wird viel zu teuer. Ja, genau. Das ist absolut, ja. Das wäre wirklich viel zu teuer. Moment mal, Windows verdeckt dich gerade so. Ja, also. Aha. Oh, Moment. Ah, es geht da ab. So. Ja, also Google I.O. steht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt heute. Ne? ganz kurz noch. Der Uncast, der wird ab 23.05. Immer montags ab 18 Uhr live gesendet werden. Also nicht mehr sonntags. Ja, das heißt, ab nächste Sendung schon. Ja, montags ab 18 Uhr, 23.05. Genau. Das heißt also auch für die Leute, die im Nachhinein den Uncast hören, er kann natürlich montags morgens noch nicht drauf sein. Nein. Da wir ihn ja erst montags abends einspielen. Richtig, genau. Aber ich werde natürlich immer Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass der Uncast dann auch so gegen, ja, sagen wir mal, bis 20 Uhr verfügbar ist. Es sei denn, wir machen bis 20 Uhr die Live-Sendung. Ja, wenn es so weitergeht mit diesen wahnsinnig vielen Bewegungen auf dem Android-Markt und die Geschehnisse von Google und. Ja, dann machen wir bald 3-Stunden-Sendungen. Genau, so sieht's aus. Gut, ein paar Sachen will ich gleich vorneweg mal wegschieben. Ja, weil wie gesagt, Google I.O. ist das Wichtigste und ich glaube, da ist auch richtig, dass wir da am längsten drüber sprechen. Und zwar, das Galaxy Tab 10.1V ist in Deutschland jetzt erhältlich. Die V-Version bietet unter anderem eine verbesserte Kamera mit 8 Megapixeln statt wie vorher 5 Megapixel, ist schon mal eine gute Sache. Und ist also jetzt ganz neu erhältlich. Skype ist von Microsoft gekauft worden. Tja, ich glaube, eigentlich braucht man nicht mehr viel drüber zu sagen. Außer, dass ich halt Angst habe, dass es das mittelfristig dann war für die Android-Plattform mit Skype. Microsoft sagt zwar, sie werden alle Plattformen, also sie haben nicht gesagt alle Plattformen, sie werden Multiplattformen unterstützen, aber nachdem ja Google und Android ein richtiger Feind ist gegen Microsoft und Windows Phone 7, ich kann mir vorstellen, dass Microsoft hingeht und sagt, okay, hier, wir machen was Exklusives für Microsoft Windows und Windows Phone 7, ja, und die anderen Systeme, die werden eben nur noch so beiläufig gehalten, beziehungsweise einige vielleicht komplett eingestellt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es mittelfristig oder langfristig eine Version für Android noch gibt. Für Linux sieht es zwar schon ein bisschen besser aus, aber ehrlich gesagt, auch das, denke ich, wird früher oder später dann nur noch so nebenbei am Rande behandelt werden. Leider. Also ich denke, gut, das ist ja schon Anfang der Woche passiert, da ist ja schon in den Medien ziemlich viel abgegrast worden, deswegen. Also ich bin mir sicher, dass das ein taktischer Kauf war und dass es genau darum geht, eben die Konkurrenz zumindest bei den Skype-Kunden brachzulegen. Ja klar. Deswegen bin ich mir sicher, dass Android, das ja auch ein Linux-System ist, das dürfen wir ja nicht vergessen, und Linux mit Sicherheit brachgelegt wird. Ja. Ich bin mir für mich ziemlich sicher, dass es da nicht weitergeht, weil man will ja sein neues Windows Phone 7 ja auch vermarkten, genau. Und möchte natürlich diese ganzen Skype-Kunden, die in den USA übrigens nicht zu verachten sind, also ja. Das sind gigantische Zahlen, richtig. Die das auch privat in den Haushalten nutzen. Ganz im Gegensatz zu MSN. Also, dass die diese Kunden natürlich an die Windows Phones binden wollen. Ja. Und ich denke, uns wird Schlimmes erwarten, aber auf der anderen Seite, mein Gott, kommt eine neue Software, dann benutzt man die neue. Ja. Das ist dann halt nicht, sag ich mal, das nicht zur Verfügung stehen von Skype für Zweitplattformen, sondern das ist der Untergang von Skype. Ja, ich weiß noch nicht genau. Also ich meine, das kann sich natürlich positionieren. Apple hat FaceTime, Google hat Google Talk und was hat Microsoft? MSN? Ja, okay. In Deutschland, wenn sich, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern, wieso? MSN ist doch voll das Riesending und so weiter. Ja, aber nur in Deutschland, ja. Also in den USA ist das Ding so gut wie, ja, kann man komplett vergessen. Ja. Also ich habe das nie verstanden, dass es in Europa überhaupt irgendwie eine Traktion bekommen hat, das MSN. Aber ich kann euch versichern, in den Haupt, sag ich mal, Technikräumen hat MSN überhaupt keine Rolle. Ja, überhaupt nicht. Also da, das ist schon ziemlich heftig. Naja, egal. Aber ich denke, das wird dann eben Skype sein von Microsoft. Ne? Also Skype, FaceTime und Google Talk. Die werden sich dann bekriegen. Ja? Der Mo guckt so angstvoll ans Fenster, wenn ein Blitz einschlägt. Ja, dann wissen wir, wenn das Bild schwarz ist auf einmal. Ja, Verbindung unterbrochen. Und dann wissen wir. Ja? Nein, also die Wolken werden hier wirklich immer schwarzer und schwärzer. Und ich weiß nicht, ob es bei dir, Rio, das auch schon angekommen ist. Und ich hoffe, dass die Sendung Nein, wirklich reibungslos durchläuft, bei weil mir hier ist sieht es alles. heftig aus. Bei mir ist alles wunderbar. Bei mir ist alles wunderbar. Klarer Sonnenschein. Yep. Herrgott nochmal. Und ich bin Tihi. hier in der Trübe der Nacht. Yep. Tja, was ist passiert? Google I.O. Google Music Beta ist gestartet. Und damit sind wir auch gleich beim ersten Thema und beim letzten Thema, wo wirklich negativ ist, finde ich. Ja, nicht der Dienst ist negativ, Ich sondern, ne? könnte jetzt, sagen wir mal, in verschiedenen Formen das ausdrücken. Einmal so, zum Beispiel, Google Musik, was ist das? Warum ist das nicht gestartet in den Deutschland? Was soll denn das, Google? Hä? Hast du keine Respekte? Ja? Oder ich könnte sagen, oh, Google Musik ist nicht gestartet in Deutschland, ja, und auch nicht in Frankreich, was soll das? Ja? Warum ist es nur in den USA mit der Amerikaner? Ja? Ich könnte aber auch sagen, Google Musik, was ist das überhaupt? Oder, Rauscht das genau, hier? oder ich könnte sagen so, ja, weißt du, hier in the USA ist es schon total gestartet, weißt du, und ihr in Europa, ihr könnt gucken, wo ihr bleibt, wisst ihr, weil, ey, komm, geht heim, okay? Achso, wir sind daheim. Nein, also ich kann es nicht anders umschreiben. Google hat uns im Stich gelassen. Google Music ist gestartet, aber nicht, aber nirgends außer in den USA. So. Allerdings ist es eine Beta und es wird irgendwann bei uns starten und die Betonung liegt dann eben auf irgendwann. Ja. An den Lizenzen kann es diesmal nicht liegen, das können die nicht vorschieben als Begründung, warum es nicht in Europa gestartet ist, denn Google hat keine Lizenzen, auch nicht in den USA bei den Musikfirmen, weil sie brauchen keine Lizenzen, sie haben nämlich keinen Shop eröffnet, sondern nur ja, wenn man so will, eine Festplatte im Internet mit Software, dass man da direkt Musik anhören kann. Mehr ist es nicht, denn dementsprechend braucht man natürlich auch keine Lizenzen und Google hat das nochmal auf der Keynote auch explizit erwähnt. Dass es da keine legal problems gibt, ja, weil es da nicht berührt wird. Ja, also da braucht man keine Lizenzen. Das hätte vielleicht die Musikindustrie gerne, dass man da Lizenzen braucht. Die braucht man aber nicht dafür, wenn man was auf seinem privaten Webspace hochlädt zum privaten Benutzen, braucht man keine Lizenzen von irgendeiner Firma. Und wir wünschen uns den Dienst ja schon sehr, sehr lange, Ja, genau. weil was macht man eigentlich damit? Wir wollen oder der Dienst bietet, ich kann halt eben meine ganze Musik da hochladen und kann diese wiederum von diesem Dienst aus runterstreamen lassen auf alle möglichen Endgeräte, auf mein Android-Handy, auf eventuell eine Internet-Stereoanlage, sage ich mal in Anführungszeichen, und bin somit komplett. Ja, das Thema des ständigen Musikkopierens fällt dann komplett weg. Ja, genau. Und das ist natürlich, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, da warten wir schon drauf. Also vor allem, ich bin da sehr, sehr, sehr, sehr erpicht drauf, dass das endlich richtig funktioniert. Es gibt zwar einige Lösungen, die sind aber alle total uninteressant, weil die einmal viel zu teuer sind, viel zu wenig Platz bieten, oder eben halt auch nicht von genug Geräten unterstützt werden. Ich möchte das ja überall haben. Ich möchte es auf meinem Linux-PC hören, ja. Ich müsste auf meinem Tablet hören, ich müsste auf meinem Android-Handy hören. Und also die Musik muss überall verfügbar sein. Ja? Und das ist dann eben mit so einem Service wie Google Music gewährleistet, weil es da eben die entsprechenden, weil da eben die entsprechende Software zum Beispiel auf Desktop-Seite als Webplayer vorhanden ist, ja. Und eben auf den Android-Geräten zum Beispiel mit einer App. Also, aber erst müssen wir mal warten. Wir haben uns einen Stich gelassen erstmal und momentan ist es auch noch nicht in den USA, auch noch nicht ganz offiziell. Man muss mit einer Einladung arbeiten. Das heißt, man muss sich auf den Server anmelden, muss eine Einladung von Google anfordern. Die bekommt man aber auch normalerweise dann. Und dann kann man sich dann bei diesem Service anmelden zum Testen. Das ist ja eine Das Beta. war ja bei Wave genauso. Also wenn du dich erinnerst, bei Google Wave musste man auch auf eine Einladung warten, um einsteigen zu können Hat das einen und besonderen konnte Grund, dann auch. Bitte? warum du jetzt Wave erwähnst, oder? Ja, Oder? wegen der Art und Weise der Methode, Ach die so, da. weil das ja schlechtes Omen wäre, ja. Also. Wave gibt's Ja, nicht mehr. so schlecht war Wave jetzt auch wieder nicht. Ja, aber es wurde eingestellt. Ja, es wurde eingestellt, Also. aber viele, viele Funktionen in Wave sind ja heute übernommen in den Google Docs. Ja, trotzdem, es wird eingestellt und ich hoffe, dass das mit Google Musik nicht passiert. Nein, das glaube ich auch nicht, das ist ja was ganz anderes. Ich meine, gut, einen Konkurrenten gibt es schon, weil du sagst es vorhin, ja, die Konkurrenten, die sind nicht so toll. Ich meine, Amazon ist ja so schlecht auch nicht. Doch, Die sind halt ein furchtbar, bisschen furchtbar. teuer, Ja, ich wollte es weil gerade. man halt einen Haufen Speicherplatz kaufen muss. Ja, das ist furchtbar. Das ist Aber absolut. funktionieren tut's schon. Ja, funktioniert, das ist keine Konkurrenz. Ich gebe doch keine 500 Euro aus, um meine Musiksammlung zu streamen. Also, jetzt hör auf hier. Das ist ja vollkommen interessant, das Angebot. Ich meine, das Grundangebot ist gut, ja, aber wehe, du hast mehr. Wehe, du hast mehr. Das sind Preise, das ist ja unglaublich. Außerdem ist das natürlich auch noch nicht in Deutschland gestartet, um es mal gleich zu sagen. Ja, das geht auch nur in den USA. Also, da Also wir gibt's. wandern aus, oder wie? Nee, da, nein, nein, nein, das Nein, ist. also da würde ich auch nicht hinwollen. Nein, Da nein, nein, nein. Naja. Naja, also, wenn dann will ich nach Japan, ja. Honeycomb 3.1 ist vorgestellt worden Cool. auf der Google I.O. Ja, Honeycomb 3.1. Und jetzt Achtung! Wieder ein herber Schlag gegen die Verfechter der Johanni kommt, wird aber fürs Telefon kommen, ja, nachdem das hier klar ist, dass es nicht kommt, habe ich gesagt, ja, die nächste Version von Honeycomb, das ist dann aber für Telefone. Ja, auch nicht. Ja. Nein, Honeycomb 3.1 wird immer noch Tablet-only sein und es wurde auch klargestellt, Ice Cream Sandwich, ja, wird im vierten Quartal kommen, also Ende des Jahres erst, oder sagen wir mal zum Glück. Und das wird eine Symbiose von Gingerbread und Honeycomb sein. Und dann wird es kein Honeycomb mehr geben, dann wird es kein Gingerbread mehr geben, dann gibt es nur noch Ice Cream Sandwich. Ja, der Name ist jetzt übrigens auch offiziell. Das Logo ist schon offiziell vorgestellt worden. Super süß. Ja, leider nicht vegan, aber naja, okay. Und es ist wirklich. Jetzt also tatsächlich so, dass nochmal eine Honeycomb-Version kommt, die eben auch nicht für Telefone geeignet ist. Und damit wurde auch das nochmal bestätigt. Momentan gibt es einen Zweig, eine Branch, die eben mit dem Android für Telefone nichts mehr zu tun hat. Und das sieht man im Honeycomb, ich habe es ja schon öfters gesagt, sieht man im Honeycomb auch an. Und Leute, könnt ihr euch darauf verlassen, das wird in Ice Cream Sandwich anders werden. Honeycomb wird sowohl auf Tablets als auch auf dem Handy anders aussehen. Und das ist gut so, meiner Meinung nach. Ja, also es wird wohl so sein, dass in Ice Cream Sandwich mehr oder weniger zwei, ja, ich sag mal, Style Sheets drin sein werden, ne? Eine für große Geräte und eine für kleine Klar, Geräte. die Anordnung von den Windows und so weiter, das wird alles anders sein, richtig. Aber auch der Look, sag ich mal, das Design an sich, dieses Design, ja, die Funktionsdesign. Das Funktionsdesign kann nicht so sein. Ja, das geht nicht. Schon hätte man wirklich zwei komplett verschiedene Systeme einfach nur zusammengequetscht. Und das wurde deutlich gesagt, das wird nicht so sein. Ja, also das wird in einer Form sein, wo man es auf dem Tablet eben spezielle Funktionen nutzen kann, die man auf dem Handy nicht nutzen kann. Aber ansonsten wird es dann auch eine einheitliche Benutzerführung geben. Also kann es aber auch nicht so sein wie bei Honeycomb, weil das wird auf dem Handy nicht funktionieren. Boah. So. Also Beschwerden Boah. an rio@thenetcasts.com. So, ich will Honeycomb auf meinem Motorola Milestone, bitte. Ja, genau. Ja, genau. Ja, Na, das nervt schon langsam, die Anfragerei, wann kommt Honeycomb auf ein Telefon. Inzwischen sollten es die Leute kapiert haben. Selbst wenn man es drauf machen würde, man kann es nicht bedienen mit dem Zahnstocher oder was. Genau, holt euch, wenn ihr es Man unbedingt haben kann es wollt, nicht bedienen. wenn ihr es unbedingt haben wollt, holt euch ein Nexus One, macht's drauf, werdet glücklich damit. Aber, weil da gibt es eine Version, die ist Ja. wie sagt man, gecrackt, ne, kann man nicht sagen, adaptiert worden, inoffiziell, ja. Da kann man es drauf machen, dann könnt ihr es, ja, weiß nicht, was ihr dann habt. Benutzen kann man es nicht mehr richtig, aber ihr habt dann Honeycomb fertig. Das ist wichtig. Das erinnert mich an andere, also Leute, die in einem anderen Bereich, sag ich mal, Fans sind, die dann rumrennen, das Gerät haben mit aller Gewalt und haben dann nicht mal eine internetfähige Karte. Ja, genau, ja, richtig. Hören da bloß ein bisschen Musik mit, was jeder billige MP3-Player auch könnte, und das war's. Genau, Hauptsache, sie haben das Gerät. ja, genau, es zählt ja nur das Haben, ja. Dass man es benutzen kann, das ist ja gar nicht, das ist was anderes. Hast du ein neuestes Gerät? Ja, ich habe ein neuestes Gerät. Oh, was machst du mit? Keine Ahnung, aber ich habe das neueste Gerät. Okay, Okay. sehr schön gemacht. Oh Mann. Tja, gut, also was. Ich, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, das Bild. Ja, okay. Was auf jeden Fall geht, mit oder ohne Ice Cream Sandwich, mit oder ohne Honeycomb, sogar bis runter zu Froyo, wenn es richtig weiß, ja, auf jeden Fall auf Gingerbread. Filme streamen. Auch das ist bereits gestartet in den USA. Bei der Google I.O. wurde der Dienst gestartet. Man kann im Market jetzt, im Android-Market, Filme streamen. Und nicht nur da, haltet euch fest, ihr geht auch ins Internet auf den Android-Market dort. Dort werden dann auch jetzt Filme angeboten. Und dann klickt ihr da drauf, ansehen, zack, und dann fängt das Ding an zu streamen und ihr könnt euch das am Desktop ansehen. Ihr könnt es aber auch dann auf dem Tablet weiter gucken, ja, oder anfangen zu gucken, wie ihr wollt. 24 Stunden hat man Zeit, um damit anzufangen. Das Ganze zu gucken. Nein, halt, Moment. Nein, Quatsch. Ach, wie war das? Oh, jetzt weiß ich schon nicht mehr. Ich glaube, 30 Tage hat man Zeit, das anzugucken, das zu starten. Moment, ich muss mal nachlesen. Und 24 Stunden, in 24 Stunden muss man das fertig geguckt haben, wenn man angefangen hat damit. Genau. Und das könnt ihr dann eben auch auf dem Tablet oder auf dem Android-Handy tun. Und es gibt sogar für die Telefone und für die Tablets sogar noch eine geniale Funktion, die nennt sich so Pinning. Und dann könnt ihr das quasi auf das Handy daheim runterladen. Und wenn ihr dann unterwegs seid, könnt ihr auch einen Film ganz normal gucken, ohne dass euer Traffic verbraucht wird, beziehungsweise auch ohne Datenverbindung könnt ihr das dann anschauen, das Video beziehungsweise den Film. Ja. Genau, also 30 Tage, wenn man es gekauft hat, hat man 30 Tage Zeit, das anzuschauen. Wenn man begonnen hat mit dem Abspielen, hat man 24 Stunden Zeit, das zu Ende zu schauen. Finde ich eigentlich soweit in Ordnung von diesen Modalitäten da. Ist aber ganz normal auch bei diesen Ja. Leihgeschichten, Ja, genau. dass man bei manchen ist es 48 Stunden, hier jetzt halt 24, oder ja, ich glaube, Monat Aufbewahrung ist, glaube ich, bei allen. Ich meine, dass das irgendwie sogar geregelt ist. Weiß Ja, gut, auf jeden Fall, ich habe den einen oder anderen Dienst ja auch schon verwendet, und das ist aber auch kein Thema. nicht. Da muss man halt aufpassen, dass man es nicht aus Versehen startet. Ja. Das ist dann ärgerlich. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Aber Fall ich freue ist mich schon drauf. Also ich ja. freue mich da echt drauf. Jetzt gerade, wenn man mal so beim Training öfters mal das Handy benutzt, um was anzugucken. Also ich gucke da normalerweise immer so Quarks und Co. und andere Podcasts. Aber so einen Film da mal reinzuziehen während dem Training ist auch nicht verkehrt. Ja, auf jeden Fall, da warte ich auch wirklich gespannt drauf, ja. Weil, sagen wir mal, wie gesagt, diese Sammelleidenschaft und Film, da bin ich ja also so weggekommen. Ich will mir einen Film anschauen, fertig, ja. Ich mag die ja eben nicht, ja, muss ich ganz klar sagen. Das lässt sich halt hier nicht anders machen, leider. Ich hätte lieber quasi den Film zum Angucken frei. Ja, aber da ich hier eine Flut von Android-Geräte habe und Chrome-Webbrowser und ja überall installiert ist, kann ich das dann auch angucken. Ja. Ob das Ganze allerdings, und dann auch wieder die Einstellung, ob das dann zum Beispiel unter sowas wie Linux Chrome Browser funktioniert, das werden wir mal schauen. Da müssen wir abwarten. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe noch keine Zeit gehabt, das noch weiter im Internet re zu recherchieren, aber ich werde es im Auge behalten und dann natürlich auch darüber noch was sagen. Du hast vorhin was gesagt wegen deinem, du möchtest gern Honeycomb auf deinem Motorola Milestone. Ja, bitte. Da sind wir beim Thema Updates. Ja, Updates. Oh, Und Updates, Updates, jetzt, ja. Updates, Updates, Jetzt kommt Updates, endlich mal was. Google hat scheinbar mal ein Machtwort gesprochen, ja, und hat jetzt eine Alliance gegründet. Eine Allianz. Ja, Updates. genau. Die Allianz besagt, dass die Firmen, die Teil dieser Allianz sind, sich verpflichten, 18 Monate aktuelle Updates zeitnah einzupflegen. Zu diesen Firmen gehört unter anderem Verizon als Netzbetreiber, HTC, Samsung, Sprint, Sony Ericsson, LG, T-Mobile, Vodafone, Motorola, AT&T und Google selbst natürlich. Und diese Firmen garantieren einem einfach, dass es neueste Updates geben wird. Es gibt natürlich eine Einschränkung, ja, falls es technisch gesehen nicht vorherzusehen war, dass ein Gerät also quasi noch einzusetzen ist für eine kommende Version innerhalb der 18 Monate, also das technisch überhaupt nicht möglich ist, ja, dann gibt es da wohl eine Ausnahmeregelung. Aber generell verpflichten sich diese Firmen und das ist schon mal ein guter Anfang. Somit kann man relativ sicher sein, dass wenn man ein Handy von diesen Firmen oder diesen Netzbetreibern kauft, dass man dann eben auch entsprechend die Zusage hat, dass es eben für 18 Monate aktuelle Versionen des Android-Betriebssystems gibt. Darf ich dir was sagen? Ja. Ich freue mich schon auf mein neues HTC Sensation, ja. weil ich werde ja dann, da ja HTC hier ganz klar mit aufgelistet ist, auch meine Updates regelmäßig bekommen. Ja, ist toll. Ja, schön. Warum stehen da jetzt Netzbetreiber dabei? Klar, die sind natürlich auch in der Pflicht, ja. Die müssen natürlich sich auch verpflichten, dass die Updates ausgeliefert werden, weil schließlich haben die auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wir haben ja schon so oft drüber gesprochen, ja. Ja. Vodafone, T-Mobile und so weiter und so weiter. Das heißt, in der Allianz sehe ich jetzt zum Beispiel kein E-Plus oder kein O2, ja. Das heißt, da, egal welches Handy man hat von diesen Netzbetreibern, eine Garantie, dass dann ein Update gibt, gibt es nicht. Nur wenn man sowohl das Handy von den Firmen, die hier aufgelistet sind, als auch das Netz von den Netzbetreibern, die hier aufgelistet sind, hat, ist gewährleistet, dass dann das Update auch durchkommt. Ja gut, wenn ich ein Update drauf machen möchte, Ja. indem ich es mir dann von HTC runterlade, weil ich möchte betonen, ich werde mir kein Ja. gebrandetes Gerät kaufen, Ja, HTC wird. Ja, bitte. dann bin ich unabhängig vom Provider. Ja, aber ja, es gibt nur leider keine Handyfirma, die, außer vielleicht Samsung, aber das wollen wir lieber nicht, das sage ich gleich noch was dazu. Ja, es gibt leider keine Handybetreiber, die das herunterladen lassen. Das kommt alles over the air, ja, und das bestimmt dann der Netzbetreiber, ob und wann das kommt. Ja. Und das wissen wir ja, dass zum Beispiel Vodafone schon Updates zurückgehalten hat, ja. Weil die eben der Meinung sind, dass es für ihr Netz nicht ausgereift war. Ja, und wenn das da dann ein Netzbetreiber der Meinung ist, dann kann die Firma noch so viel Updates anbieten, die Netzbetreiber verteilen diese Updates nicht. Dann bleibt nur noch ein manuelles Update, ja, hoffen, dass das funktioniert, mit der Baseband übereinstimmt. Aber die Hersteller an sich bieten kein offizielles Update an, zumindest jetzt noch nicht. Wenn die das natürlich machen, hier mit dieser 18 Monate Garantie, dann ist das natürlich eine wunderbare Sache. Das wäre mir auch am allerliebsten. Ich lade mir einen Pfeil runter, offiziell bei dem Hersteller vom Handy, mache das auf meine Speicherkarte und starte das Update. Da werden die Normalbenutzer, das werden die natürlich nicht machen, ja. Die wollen das Handy anschalten, dann wollen ein neues Betriebssystem haben, fertig. Und das ist wieder was anderes, Die sind aber aber auch nicht ganz so ungeduldig wie wir. Muss das man auch stimmt, ganz klar absolut, dazu sagen, absolut, ne? absolut. Aber ist, wie gesagt, es kann natürlich sein, dass ein Netzbetreiber sagt, nö, Updates machen wir nicht, ja, für unser Netz, das Update ist nicht freigegeben für unser Netz, oder das kostet uns zu viel, das Update verteilen, das machen wir nicht und fertig, und dann kommt's auch nicht. Also kann man 100-mal ein HTC oder ein LG oder ein Sony Ericsson Handy haben, da kommt kein Update und fertig. Ja, da muss man sich das anderweitig suchen, zum Beispiel aus dem XDA Developers Forum oder sowas. Und hoffen, dass, also, dass da die Datei funktioniert. So wie ich es übrigens auch jetzt gemacht habe, da mit dem 2.3.4 beim Nexus Essen. Ja, es gibt übrigens, weil du jetzt gerade das Thema Updates erwähnst, da gibt es eine kleine Info über das HTC Sensation. Das steht jetzt fest, das Ding hat einen verschlüsselten Bootloader. Also man hat keine Chance da, in irgendeiner Weise, sag ich mal, zu basteln. Ja, wir haben schon über Twitter einen Hinweis bekommen, danke nochmal, not just Twitter, dass da tatsächlich hier ein Bootloader vorhanden sein soll. Und es scheint sich da wirklich zu bestätigen. Ja. Aber dir, Mo, ist es ja eh relativ wurscht, ja, weil du ja kein Routing machen willst. Und normale Updates können ja trotzdem aufgespielt werden, wenn die offiziell sind. Ja. Dennoch ist es was, was man mit jetzt gerade die Leute, die gerne mal basteln, das, die müssen das berücksichtigen. Auf jeden Fall. Egal ist man es jetzt nicht. Ich meine, ich möchte mir die Möglichkeit natürlich trotzdem normalerweise offen lassen. Ja. Ich weiß ja nicht, ich kann ja meine Meinung ändern. Klar, ich sag mal, da brauchst du keine Gedanken zu machen. Ein paar Monate, dann ist dieser verschlüsselte Bootloader geknackt. Ja, Motorola hat ja auch gedacht, man könnte es mal machen. Ne? Ja. Das betrifft übrigens auch ganz witzigerweise das neue Samsung Galaxy S2. Es sind schon zwei Updates draußen. Ja. Es ist nämlich bei Start hatte das nämlich gleich einige Bugs und diese mussten umgehend behoben werden. Also das wird sofort mit zwei Updates versorgt. Aber das lässt hoffen, ja, dass wenn so schnell die Updates kommen von Samsung, dass die da tatsächlich ernst machen. Samsung ist ja jetzt auch dieser Alliance da, ja, dass die da in Zukunft ihre Geräte schneller updaten. Übrigens auch das Galaxy Tab 7 Zoll bekommt jetzt ein Update. Die ersten Updates wurden ausgeliefert, allerdings in Italien, noch nicht bei uns. Und zwar Android 2.3.3. Leider nicht 2.3.4, also kein Audio-Video-Chat bei Google Talk möglich mit dem Galaxy Tab. Leider immer noch nicht. Aber immerhin, es tut sich was. Es kommt zumindest mal ein Gingerbread für das Galaxy Tab 7. Das ist draußen in Italien und wird bestimmt bei uns auch bald kommen. Muss! Und da komme ich jetzt nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Von wegen bei dem Hersteller herunterladen. Samsung macht das für einige Geräte. Leider! Denn man braucht eine Windows-Software dafür, dieses Keys. Ja. Und was soll ich dazu sagen? Ich drück's jetzt mal krass aus. Wenn ihr krasse Ausdrücke nicht mögt, Ohren zu halten. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte. Ja, wenn ich höre, dass ich eine Software, eine Windows-Software brauche, für mein Android-Handy zu updaten. Ja, fail, sage ich nur. Fail. Ja. Absolutely, absolutely. Genau das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen hatte. Und was denken sich die sich überhaupt dabei? Ja. Dann muss man mit berücksichtigen, es gibt inzwischen Leute, die haben gar kein PC mehr. Die haben ein Tablet und haben ihr Handy. Was machen die? Ja, eben, genau. Genau. Ja, also was soll der Schwachsinn? Man muss es irgendwie über eine Webseite oder so downloaden können. Das kann ich dann auch mit dem Gerät selber, kannst du dann auf der Karte ablegen und meinetwegen sonst irgendwas damit machen. Ja. Aber diese blöden Java-Applikationen über Webseiten, wie es Motorola gemacht hat, oder halt diese Samsung-Geschichte hier, diese Keys heißt das, das kann es nicht sein. Also aber noch reine Windows, wenn sie wenigstens plattformunabhängig wären. Dass es eine Java-App oder so wäre, die dann halt über Windows genauso gut wie über Linux oder OS, iOS oder sonst was läuft. Ja. Also ich würde mir da mal einen Spaß machen, übrigens, wenn bei uns das Update erscheint. Ich werde in den Laden gehen, wo ich das Tab gekauft habe und sage denen, hier bitte, ich möchte, dass sie das updaten. Ja. Und wenn ich so, ja, das können sie doch daheim machen. Nö, ich habe kein Windows. Ja. Bitte, updaten. Wo müssen die das updaten? Weil das mal probieren. Sollen wir das filmen? Sollen wir das machen? Ich glaube, da kriegen wir Ärger, wenn wir das filmen. Das können wir mal probieren, aber ich glaube, wir werden rausgeschmissen dann. Wieso? Nee, wir besorgen uns so eine Knopfkamera. Ja, da kriegen wir Ärger. Eine Idee wäre es, ja. Ich würde gerne das Gesicht festhalten, das der dann sieht, wenn ich da das Gerät hinlege und sage, bitte updaten. Ja, so, was? Wie denn? Ja. Naja, gut, okay. Aber was soll's, ja. Ja, genau, was soll's. Ich werde das Update irgendwie draufkriegen, wenn ich den Verkäufer dazu zwingen muss, hier auf seinem Rechner im Geschäft das zu installieren, dieses Keys. Danach ist alles verhunzt, weil da werden ja Treiber installiert auf Betriebssystemebene und alles. Ja, haben sich auch Leute schon sehr darüber gefreut. Keys installiert, danach ging die Hälfte von der Peripherie nicht mehr. Ja, aber das soll dann nicht mein Problem sein, ja. Sollen die dann Schadensersatzforderungen an Samsung stellen von mir aus. Schade, Nee, man echt. ruft Samsung an und sagt, ich hätte gern bitte 300 Euro. Wenn sie fragen, warum, dann sagst du, ich muss mir ein Windows kaufen. Nein, wahrscheinlich werden die einfach dann sagen, ja, da muss das Gerät eingeschickt werden, dauert ungefähr einen Monat, so, ja, wird nach China geschickt. Dann war es das, ja. Naja. Tja, was ist noch gezeigt worden? Also bisher waren alles eigentlich mehr oder minder Google I/O Themen, aber was ist noch gezeigt worden? Android at Home. Ja. Da Ui. müssen wir aufpassen, weil Ich mach die Ola-Welle. dann könnte man wirklich hier in Vorhersagen schwelgen, in Spekulationen aufgehen, ja, was da alles möglich ist. Zunächst mal, Android at Home ist nur eine Idee von Google. Es gibt kein spezielles Projekt jetzt direkt, wo vorhat von Google irgendwie sowas zu machen, sondern die wollen damit mit dieser Präsentation nur den Hardwareherstellern Möglichkeiten aufzeigen, was geht. Die hatten tatsächlich Glühbirnen, so ganz normal große Glühbirnen, ja. Natürlich LED-Stromspar ist ja klar, ne? Also es wäre ja nicht Google, wenn die so noch Energie verpulvern würden mit normalen Glühlampen. Auf jeden Fall, wo ist da eine Elektronik drin, die man mit Android-Geräten, mit diesem Android-Home-System steuern kann? Da haben die eine tolle Demo, könnt ihr euch schon mal das Video anschauen, eine tolle Demo gezeigt, wo dann die eben hier mit dem Tablet zum Beispiel spielen und wenn der dann getroffen wird, ja, dann flackern die Lampen, ja, im Zimmer, ja, als Beispiel, ja. Oder man kann eben auch das Licht per Android-Handy außen einschalten oder auch bei Computern natürlich. Dieses Android-at-Home-System kann man also mit verschiedenen Sachen auch über das Web steuern. Und also richtig, man muss vorstellen, eine Glühlampe kommt in die Fassung rein, da muss man am Stromnetz oder sonst irgendwas nichts mehr machen, sondern die Elektronik sitzt in der Lampe und wird drahtlos dann quasi gesteuert von dem Android-Home-System. Oder es wurde gezeigt, Geräte, Haushaltsgeräte teilweise, die gesteuert wurden, ja, oder auch ganz verrückte Sachen haben die damit gemacht, so ein überdimensionales Wackelbrettspiel, ja. Ja, das ist schon eben selbst bewegt. Also es ist einfach zum Zeigen, Leute hier, wir haben jetzt eine Hardware-API und das haben die tatsächlich gezeigt. Ein kleines Relaisboard, das angesprochen werden kann und damit kann man eben alle möglichen Sachen ansteuern, ja. Und das läuft eben unter diesem Android-Home-System. Was sehr interessant war und was nie kommen wird, wahrscheinlich, ist das ein Soundsystem, haben die gezeigt. Da hat der gute Mann, der das vorgeführt hat, eine CD genommen, hat es einfach nur in die Nähe des Gerätes gehalten, ja, und zack, die Musik wurde in die Cloud geladen. Also nicht von der CD natürlich, das geht ja nicht, sondern quasi vom Internet in die Cloud transferiert. Ja, man hat sich ja authentifiziert hier, man hat die CD, zack, die Musik ist auf der Cloud, dann hält er das nochmal dran und zack, die Musik fängt an zu spielen. Ja, das ist Zukunft, die es nie geben wird wegen den Musikfirmen, ganz klar, würden die nie erlauben. Ja. MP3.com hat ja sowas Ähnliches mal probiert übers Netz am Computer, aber das wurde ja dann per Gerichtsurteil untersagt. Aber da kriegt man ein Gefühl dafür, was zumindest technisch machbar ist. Was rechtlich machbar ist, steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt. Aber Android at Home, ich kann mir sehr gut vorstellen. Ich auch. Ich meine, vielleicht mal für die Zocker. Man stellt sich vor, man geht in sein Wohnzimmer, setzt sich hin, schaltet seine Spielkonsole ein und da gehen automatisch die Rollladen schon runter. Beim Einschalten. Genau So, ich so. starte mein Spiel, ja, und dann kommt schon so eine Art Trommelwirbel, der über die ganzen Glühbirnen, sag ich mal, dargestellt wird, so, und es flackert dann Genau, drin. richtig. Und richtig audiovisuelle Effekte, ja, gesteuert über das Android-Home-System. Ja. Übrigens Wenn wurde es auch im bei mir. Spiel blitzt, dann blitzt es auch im Zimmer, so wie jetzt bei mir draußen. Ja, genau. Ja, das ist es, ja. Oder wenn man getroffen wird, ne, dann so wie bei Doom, da kam immer dieses rote Flackern auf dem Avatar bei Doom, ja, dann ist jetzt das rote Flackern im ganzen Zimmer, so Ja, wum, oder man steckt den Finger in den Toaster, ja, und jedes Mal kriegt man vom Toaster dann eine geschossen. Also es ist schon, Nein, also das ist schon meine Spinnerei. Fantastisch, was die Jungs sich da wieder überlegt haben, ne? Muss man ganz klar sagen. Also fantastisch. Übrigens, weil wir gerade bei Games sind, bei Spielen sind, ist es zwar hier noch nicht drauf, aber Google TV ist auch nochmal vorgeführt worden. Das kommt jetzt mit Honeycomb. Und die haben jetzt auch da Hardware-Unterstützung angekündigt. Da komme ich auch gleich noch was, sage ich auch gleich noch was dazu. Und die haben zum Beispiel Xbox-Controller benutzt zum Spielen am Google TV auch. Ja, und an anderen Geräten. Übrigens auch an einem Tablet. Die haben an einem Tablet Controller von der Xbox angeschlossen. Aha. Und zwar, warum ist das möglich? Weil in einer neueren Version, ich weiß nicht genau, ob das jetzt bei Honeycomb 3.1 oder bei Ice Cream Sandwich ist, eine USB-Host-Funktion integriert wird. Und man kann alle Geräte anschließen, die eben USB nutzen. Das heißt, man kann auch seine Kamera anstöpseln, ja, und dann per Tablet, per Telefon seine Bilder quasi übertragen, auch wenn das Telefon, wenn die Kamera gar keine Funktion hat, um das eigenständig zu machen. Nein, man kann es wie am Computer steuern vom Android-Tablet. Also sehr schön. Man muss sich das so vorstellen, selbst für Profifotografen ist das eine interessante Geschichte. Man hat seine super teure digitale Spiegelreflexkamera, die natürlich keine Internetverbindung hat. Ja, also sind die Bilder dort gefangen, bis man an einem Rechner ist. So, dann kann man sein Tablet oder sein Telefon anschließen an diese Kamera, kann die Bilder übertragen, entsprechend mit Software bearbeiten und dann gleich online stellen oder zum Beispiel auch mit Geotags versehen. Ja. Geotagging. Alles möglich. Und diese USB-Home-Funktion macht noch ganz andere Sachen möglich. Zum Beispiel Anschluss von Massenspeichern, also Festplatten. Ja. Und. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und das haben die auch gleich so auf der Google I.O. gesagt und haben dann eben gesagt, gezeigt, dass eben keine Grenzen vorhanden sind, indem sie einen Spielcontroller angeschlossen haben und damit gezockt haben. Fantastisch, ne? Unglaublich. Also die Leute bei Google, die haben sich auf der Google I.O. wieder übertroffen. Ja. Und das wurde fast alles, was mir jetzt hier sagen wird, fast alles nur auf der ersten Keynote gesagt, am Tag 1. Der Tag 2 ist dann nicht über Android großartig gesprochen worden, nur am Rande halt. Ja. Aber der erste Tag war ja voll im Zeichen von Android. Ja. Riesenroboter haben die Leute wieder begrüßt beim Eingang. Ja. Und also, es ist fantastisch, diese Aufmachung dort. Ja. Aber natürlich, ne, ich war mal wieder nicht auf der Google I.O., ich war natürlich nicht auf der Keynote, deswegen habe ich auch kein kostenloses Galaxy Tab geschenkt bekommen. Das wurde nämlich dort verschenkt. 5000 Stück, ja, für alle, die dort waren. Wahnsinn. Und nächsten Tag, am Tag 2, ist dann ein Chromebook verschenkt worden für alle, die dort waren. Und ich war nicht dort. Ja, du hast ja aber selber gesagt, Chromebook möchtest du eh nicht haben, weil du willst ja keine Konkurrenz zu Android. Was soll das? Und jetzt sage ich dir, die Ich Keynote weiß, was du sagen willst. Ich weiß, was du hat mich sagen willst. total überzeugt. Ich habe es eben in der Wochensicht gesagt. Mo, ich sag dir eins, das wird mein neuer Computer. Es ist fantastisch. Das ist für mich praktisch ein neuer Anfang. Das ist für mich die Zukunft in der Computerbranche. In der Computerindustrie. Oder eigentlich nicht in der Computerindustrie. Im Gegenteil. Es ist möglicherweise ein Umbruch, ja, Aber es ist ja kein richtig, sagen die auch selbst, es ist kein richtiger Computer mehr in dem Sinne, ja. Siehst du, sie selbst sagen ja am Werbespot, ja, das ist das Internet in einem Objekt, das wie ein Computer aussieht. Weil da ist kein richtiges System mehr vorhanden, man hat Nö, einen da ist nur noch Browser. Google Chrome drauf, wenn man es Ja, genau nimmt, nur in genau. einer, sag ich mal, speziellen Fassung. Genau, mit Kernel, mit Linux-Kernel zu booten, das war's. Und alles andere ist Web. Alles im Web. Und ich weiß, da gab es immer wieder Kontroversen und ja, das funktioniert nicht richtig. Schaut euch mal die Demos an, ja, und wenn nur die Hälfte davon genauso funktioniert wie auf den Demos, das will ich haben. Sorry, das will ich haben. Ja, kein Stress mehr mit Patches, kein Stress mehr mit Updates. Meine Daten sind sowieso alle in der Cloud. Ich habe nur Stress, die Daten immer in die Cloud zu bekommen, weil es keine vernünftige Synchronisierungssoftware gibt für die Dienste, ja, oder eben die entsprechenden Dienste noch nicht vorhanden sind. Aber mit dem Chromebook sind die vorhanden und da muss ich nichts synchronisieren, weil die nur in der Cloud sind, ja. Und wenn ich meinen Rechner verliere, dann lache ich mich kaputt. Da sind keine Daten mehr von mir drauf, ja, gar nichts mehr. Dann ändere ich mein Google-Passwort und es ist vorbei, ja. Und dann hole ich meinen neuen Chromebook, gebe mein Login ein und alle meine Daten sind da, als ob nie irgendwas gewesen wäre. Ja. Das ist bei mir die Zukunft vom Computer. Ja. Der Computer muss verschwinden. Das Betriebssystem muss verschwinden im Hintergrund. Die Anwendung, die Arbeit am Computer, das ist wichtig. Das ist fantastisch. Aber ich will nicht zu weit ausschweifen da mit dem Chromebook. Ja, und es ist auch genau das, was ich damals gesagt habe. Also du sagtest, es ist ein Konkurrenzprodukt. Das ist es nämlich nicht. Es ist ein ganz anderes Ziel damit, nämlich halt eben den eigentlichen Laptop zu ersetzen, wie du schon sagtest, und nicht jetzt unbedingt ein Tablet zu ersetzen. Nein, definitiv. Das haben die auch nochmal klar gemacht. Das Ja, haben sie nochmal klar gemacht. und ich habe es mir auch angeguckt. Ehrlich gesagt, ich gucke mir auch jetzt gerade ein neues an. So nebenbei. Oder guck mal kurz rein und es ist wirklich toll. Also ich möchte auch mal live sehen. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Dann, um gleich nächste Bombe vom Stapel zu lassen. Ja. Andrew Rubin hat tatsächlich von einem Nexus 3 gesprochen. Ja, und ja, auch da gehen wieder wilde Gerüchte um und teilweise Ja. natürlich geschürt. Durch die Aussagen, die der Andy Rubin schon gemacht hat. Und nochmals, Andy Rubin ist der, sagen wir mal, der Google-Guru, Quatsch, der Android-Guru bei Google. Ja. Ja, also es wird vermutet, dass es von LG kommt, das Gerät. Und ein Tegra 3 Kal-El-Prozessor hat. Das ist ein Quad-Core-Prozessor. Ja. Und dann natürlich auch mit Ice Cream Sandwich kommt. Und deswegen wird es auch nicht vor Dezember zusammen mit Ice Cream Sandwich erwartet. Tja, was soll man da sagen? Ne? Fünfmal schneller als Tegra 2 und dann auch noch mit Ice Cream Sandwich. Wir dürften da wirklich gespannt sein. Da spielen eigentlich die weiteren technischen Daten schon fast keine Rolle mehr. Ja? Also hallo, Quad-Core-Prozessor. Und dann noch ein LG. Ich muss sagen, ich bin von den LG-Geräten auch angetan. Ja. Und wenn dann noch also die Pure Google Experience drauf ist, das heißt, dass die Updates eben direkt von Google kommen, ohne dass die Oberfläche irgendwie modifiziert wurde, dann kann ich nur sagen, aber hallo, ja. My next phone? Fragezeichen. Ja, gucken wir mal. Ja, was? Du hast jetzt, ja, du hast ja jetzt gerade erst gekauft. Ich kaufe jetzt Ich erstmal habe eins. dir doch gesagt, wie das bei mir ist. Also Every year. spätestens im März, April nächsten Jahres wird ein neues Handy kommen. Und das wird vielleicht dann das Nexus 3 sein. Weil früher wird das dann bei uns sowieso nicht rauskommen. Wenn das in den USA im Dezember kommt, kommt es bei uns nicht vor März, glaube Aber für die Leute, die sich da überhaupt für Google I.O., für die ganzen, sag ich mal, Präsentationen und so weiter interessieren, es gibt einen Kanal von den Developers, einen Google I.O.-Kanal, und da dürfte, ich weiß nicht, ob das alle sind, aber es sind sehr, sehr viele Vorträge drin, und die sind auch hochinteressant. Also für jemand, der da ein bisschen mehr gucken möchte, die gehen teilweise bis zu einer Stunde, diese Vorträge, der kann da auf jeden Fall mal reingucken. Genau, richtig. Da sind auch die beiden Keynotes zu sehen auf diesem Kanal und die sind also wirklich, schaut sie euch an, wenn sie es noch nicht getan habt. Fantastisch und das ist wirklich Wahnsinn. Der Tag 1 ist eben Android Pure, also nur Android, ja. Und der Tag 2 ist ganz, ganz wenig Android und viel, viel Chrome und Chrome OS. Und am Anfang viel Entwickler-Sachen, aber das hat einen Grund, das werdet ihr noch sehen. Weil übrigens ist auch Angry Birds jetzt für einen Chrome-Browser draußen. Ne? Also nur so am Rande, Chrome-Browser aufmachen, Webstore, Angry Birds kostenlos runterladen, freuen. Und weiterzocken. Genau, um weiterzocken, ja. Wahrscheinlich und auch auf dem Handy weiterzocken, weil Angry Birds soll ja jetzt, oder ist schon, jetzt, ich weiß gar nicht, ist die Synchronisationsfunktion schon da? Nein, leider nicht. So, jetzt muss ich gucken, ne? Ob das Stream gleich leer ist. Stream ist bestimmt gleich leer, weil jetzt alle Angry Birds sind. Ja, wahrscheinlich. Ja, den müssen wir also ganz, ganz schnell machen. Ne? Ja, wie gesagt, also auf diesem Kanal könnt ihr alles sehen. Viel Spaß dabei auf jeden Fall. Ich habe auch noch den einen oder andere Geschichte mir anzugucken. Ja. Und nächstes Thema, weil so langsam rennt uns die Zeit, ja, genau. Hast du das Gefühl, ja. Hier Android Market mit gigantischen Veränderungen. Ja. Ja, also boah, gigantisch, ja, aber auf jeden Fall gute Veränderungen. Veränderungen, wo die Leute haben wollten, ja. Also es gibt jetzt eine Top-Liste, Top-Software-Liste. Und es wurde auch, Moment, muss ich mal schnell noch schauen, dass ich nichts Falsches erzähle. Es wurde auch noch eine Kategorie eingeführt, wo also die die Zugriffszahlen an sich berücksichtigt wurden, ja. Also die Top App Charts, Editor's Choice, wo also Leute bei Google da spezielle Software auswählen. Das Tab habe ich bei uns noch nicht gefunden auf dem Market, komisch. Dann die Top Developers, also die eine Liste von den Top Entwicklern, ja, also nicht auf Apps bezogen, sondern auf ein Entwicklungsstudio bezogen, auch vielleicht mal interessant. Eine verbesserte Related Apps Anzeige. Das heißt, da gibt's jetzt noch mehr Optionen beim Anschauen. Und Trending Apps, die Apps, die momentan gerade am beliebtesten sind. Ja, warum nicht? Das ist ja das, was die Leute immer wollten, weil irgendwie wollen ja die Leute nur das haben, was die anderen auch wollen. Ja, so irgendwie so eine Art Massenhypnose oder sowas, ich weiß nicht. Und nee, ich kann dir auch sagen, warum das die ganze Zeit so war. Nämlich was mich total genervt hat, geh auf die Top-Apps und du siehst schon seit 378 Tagen immer noch Angry Birds an erster Stelle und das nervt irgendwo. Weil das sind seit Ewigkeiten dieselben App drin, weil, warum? Ja, weil sie natürlich immer noch die meisten Downloads haben. Ja, eben. Und es kommen ja immer noch Downloads dazu und dazu und dazu und da kannst du niemals auf dieser Liste landen mit der neuen App. Das geht gar nicht. Ja, und deswegen wird es auch so gemacht, eben, dass diese Top-Apps immer nur einen gewissen Zeitraum gelten. Ja, und dann wird wieder neu die Karten gemischt, sozusagen. Ja, ist okay. Ich habe ehrlich gesagt ein paar Bedenken, dass kleinere Studios jetzt, kleine Software-Studios jetzt nicht mehr so großartig in Vordergrund kommen, weil viele Leute werden jetzt einfach nur noch nach dem Editor's Choice gucken. Ja. Und wenn du da nicht drin bist, dann hast du keine Chance mehr mit deiner App. Und das ist schade, weil es gibt viele Apps, die jetzt gerade im Market total versinken, ja, weil die einfach den Start nicht bekommen, aber viel besser sind als so manche App, die bei den Top-Apps drin ist. Und zwar viel besser. Das ärgert mich ein bisschen. Ja. Aber irgendwie ist das so eine Krankheit. Ja. Die App ist Mist, solange nicht eine große Anzahl von Leuten sagt, dass sie nicht Mist ist. Dann ist sie nicht mehr Mist. Ja. Auch wenn sie Mist ist. Alles klar? Klar soweit? Ja, wahrscheinlich, gut. Ja. Ich denke, dich verstanden zu haben. Gut. Also Android Update 2.3.3 für Galaxy Tab habe ich schon erwähnt. Genau. S2 Update haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Da ist ja auch nicht viel drüber zu reden. Und Leute, ich habe ein Video gefunden, wo HTC das Sensation 6 Minuten lang vorstellt. Ich kann nur sagen, this thing is kicking my ass. Guckt's euch an, da sind Sachen dabei, die ihr mit Sicherheit noch nicht gesehen habt. Es sind auch Sachen dabei, wo ich mich im Moment noch frage, wie funktioniert das? Das muss ich nochmal recherchieren. Insbesondere drahtlose Geschichten auf dem Fernseher und so. Hat das übrigens einen NFC-Chip drin? Das hat, glaube ich, einen NFC-Chip drin. Das wäre gut, weil da ist in Zukunft noch viel zu erwarten. Das wurde auch klar bei der Google I.O. Da können wir auch Ja, vieles ich erwarten. bin mir aber jetzt nicht sicher, weil ich habe speziell, also ich lege da nicht so großen Wert im Moment auf diesen NFC-Chip. Da wir ja in Deutschland sind und du weißt ja, Plermany, bis die so weit sind, da habe ich sowieso wieder ein neues Handy. Ja gut, das mag sein, aber ich mach allein schon die Interaktion von den NFC-Geräten untereinander ist schon interessant, weil beim Nexus S weißt du ja, kannst du einstellen, dass du NFC-Text selbst rausschickst. Und wenn dann einer in der Nähe kommt, ja, und dann tauschen die ihre Informationen aus. Ja, also wie so eine elektronische Visitenkarte sozusagen. Ja. Und da Ah kannst du auch ganz andere Sachen, kannst Weblinks oder Texte oder sonst irgendwas rüberschicken per NFC. Das ist ja schon mal interessant. Also, dann würde es vielleicht endlich mal funktionieren, ja, richtig Kontakte auszutauschen oder so. Ja, klar. Ja, schlecht wäre es nicht, aber wie viele Möglichkeiten haben wir denn schon? Wir haben schon Bluetooth und oder übers Netz sowieso und also ist eigentlich kein Thema mehr. Nö. Eigentlich kann man auch QR-Codes nehmen statt NFC-Text. Nur, das ist halt alles immer so nur so eine Sache, wie umständlich das Ganze ist. Ja. Wenn ich Bluetooth einschalten muss und was das ich alles machen muss, ja, dann das Gerät koppeln und weißt du was? Nee, mache ich nicht. Tut mir leid. Dann lasse ich mir lieber die Nummer sagen und ich trage die per Hand ein. Es geht schneller. Es ist so. Okay. Hat es jetzt tatsächlich mit verschlüsselten Bootloader? Haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Ja. Oh, da habe ich noch ein Thema, wo man eigentlich mehr Zeit bräuchte. Ja, Aber eigentlich. man kann es zumindest mal kurz erwähnen. Facebook hat ja. Ach, wie soll ich das jetzt erklären, ohne dass es falsch in die Ohren gelangt? Ja, hat Hetze betrieben gegen Google und Ehrlich? hat Wow. auch ja, und zwar richtig auf bösester Ebene, auf übelster Ebene Das hätte ich jetzt nicht und hat gedacht. versucht auch Blogger ja dazu zu kriegen, speziell daraufhin zu posten. Ja. Also Google fertig zu machen. Und zwar mit dem Motto, Google hätte, ja, wie greift man denn natürlich Google am liebsten an, ne? Oh, Google und lass mich Datenschutz, natürlich raten. das Ja, übliche Thema, genau. aber wirklich als böswilligen Angriff, um Google halt einfach zu schaden. Und ja, ich weiß nicht, ob du jetzt was Kleines noch dazu Oh, sagen möchtest. Ich weiß, da könnten wir jetzt stundenlang diskutieren. ja. Ich glaube eigentlich, ich war zwar am Anfang, als ich davon gehört habe, habe ich auch gedacht, okay, da könnte ich jetzt wieder eine Stunde drüber lästern. Aber weißt du, nachdem ich eine Zeit lang mal drüber nachgedacht habe, gut, ich habe nichts anderes erwartet. Ja. Was soll ich sagen? Facebook hat es probiert, ist zum Glück rausgekommen. Aber das wird nichts an der Tatsache ändern, dass die Leute trotzdem noch auf Google rumhacken werden. Ob das jetzt Facebook macht oder die Free Software Foundation, von der habe ich nämlich eine Mail bekommen, zum Beispiel, wie schlimm doch Gmail ist. Ja, da war ich sehr sauer und habe auch drüber geblockt, habe auch eine Antwort bekommen vom Chefe der FSF. Habe gar nicht gewusst, dass der meinen Blog liest. Cool. Aber ich muss ganz klar sagen, da haben die gewaltig daneben gehauen. Ne? Aber das ist halt so das Lieblingskind von allen drauf zu prügeln. Ja, Google, der Prügelknabe schlechthin. Und ob da jetzt Facebook mitprügelt oder nicht, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Das ist ein Konkurrent, von dem erwarte ich sowieso nichts anderes. Und Ja, ja. gut, war unschön und man muss es wissen, dass es Prügelei war, nicht, dass man das noch in den falschen Hals bekommt. Genau, richtig. Das ist auch gut, dass es Ja. rauskam. Aber wie gesagt, ich habe da nichts anderes erwartet von Facebook. Ja. Ja, gut, ich meine, der Mann heißt nicht ohne Grund Zuckerberg, ne? Ich meine, der erste Teil des Zuckerberger. Namens, wenn man Naja. den ein bisschen anders schreibt, und dann wissen wir ja Bescheid. Ja, gut, aber komm, Genies werden immer verkannt. Ja. Sorry. Und wenn man Genie ist, hat man das Recht, ein Arschloch zu sein. Sorry für den Ausdruck, aber es ist so. Ist so. Tut mir leid. Ja, gut, da gibt es noch andere Leute, die sind auch Genau, Arschlöcher, aber okay. genau. Die magst du aber komischerweise nicht. Ja, wenn sie keine Genies sind, nicht. Nee. Wenn sie keine Kommt Genies drauf sind, an. nicht, dann haben sie kein Recht dazu. Ja. Kommt drauf an, man darf natürlich jetzt nicht wieder Äpfel mit Birnen vergleichen, aber du weißt, wen ich meine. Ja, das ist ja auch kein Genie. Das ist ja auch kein Genie. Das Ist einfach nur ein Arschloch, ist oder genau, wie? richtig. Entschuldigung. So, okay, aber weiter geht's. Mehr Power Gaming vom Gameloft. Oha, Gameloft. Nee, oder? Du magst Gameloft nicht. Oh. Das ist ein Inbegriff von unoptimierten Apps, die groß sind und noch nicht mal über einen offiziellen Marketplace vertrieben werden. Weil denen die Restriktionen von Google zu lasch sind. Die wollen ja schließlich nicht, dass du auf zwei verschiedenen Android-Geräten, die unter deinem Account laufen, die Software funktioniert. So, jetzt halte mal fest. Ja, kurz und schmerzlos. Ja, hier geht's nämlich um den Start im Android-Market von Gameloft, ja, mit zwei HD-Spielen. Einmal mit dem Spiel Modern Combat 2, was gar nicht mal so unbeliebt ist, und dem Spiel Asphalt 6 Adrenalin HD. Okay. Und ich habe mir die Videos dazu angeguckt. Die Grafik ist bemerkenswert. Mhm. Ja. Also ich habe gedacht, bei Bei über 120 MB kann man das auch verlangen. Ja, sorry, das war das mit der unoptimiert. Ja, kann man jetzt, weißt du, solange diese 120 MB mit 119 MB auf der SD-Karte liegen, die ja heute Gigabytes groß sind, ja, ist das was, da kann ich schon ganz gut mit leben, sofern die Optimierung, was die Nachladezeit betrifft, gut ist. Ja, genau, ist schon okay. Muss man fair bleiben. Ja, also Need for Speed ist ja auch riesengroß, auch über 120 MB und funktioniert auch super gut. Also ich war, wie gesagt, es hat mir gefallen, die Videos, die ich gesehen habe, die sind auch verlinkt, guckt es euch an. Ja, die Spiele sind nicht unbedingt jetzt direkt meins, aber man muss es erwähnen, dass jemand qualitativ hochwertige Spiele noch hier rausbringt, die durchaus, sag ich mal, die Welt des professionellen Spielen-Entertainments immer weiter aufmacht. Ja, okay. So, ja, jetzt darfst du mich hauen, ja, ich höre deine Begeisterung. Nein, ist absolut okay, absolut okay. Apps of the Week. Ja, ich habe hier noch gar nichts reingeschrieben, das muss ich noch schnell machen. Ja, macht ja nichts, ich kann ja schon anfangen, ich habe nämlich zwei Apps of the Week. Ja. Und zwar einmal, ja, ich weiß, das macht schon wieder auch, einmal das Programm, das ist kein Spiel, das ist eigentlich nur ein, ja, eine kleine Datenbank. Und zwar heißt die Minecraft Canary. Und darin kann man alles über das Spiel Minecraft erfahren, wie man welche Objekte bauen kann. Jeder, der Minecraft schon mal gespielt hat, weiß, man muss da bestimmte Sachen zusammenfügen, um was anderes zu bekommen. Und da ist eine komplette Übersicht dabei, was es alles gibt. Unter anderem auch Sachen, die man gar nicht wusste, dass es die gibt. Super. Also so ein bisschen tricky Geschichten. Und ja, sehr schön. Also für jeden, der Minecraft spielt, ist es das optimale Tool. Handy nebendran, das Programm gestartet und dann fängt man wirklich an, richtig rumzubasteln und dann neue Sachen zu generieren. Mhm. Also mir hat es sehr gut gefallen. Und ich möchte auch jedem Minecraft-Spieler hier absolut empfehlen. Okay. Das zweite ist Track Racing. Da brauche ich jetzt wirklich einen kleinen Moment, weil ich dachte erst, was ist das schon wieder, irgend so ein blödes Rennspiel oder so. Naja, guck dir's mal an. Ich habe es runtergeladen und aufs Tablet installiert. Wohl bemerkt, auf dem Tablet macht es am meisten Spaß. Auf dem Handy weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt empfehlen würde, weil man braucht schon ein bisschen Fingergefühl und auf dem Handy ist es vielleicht ein bisschen klein. Es sei denn, man hat vielleicht ein 4, 3 Zoll, okay, muss man dann mal probieren. Und zwar, man fängt an, kauft erstmal ein Auto in einer, ja, im Moment noch eher kleineren Klasse und fährt dann solche Trackrennen. Und man macht eigentlich nichts anderes als Gas geben und, also, nicht Gas geben, Entschuldigung, am Anfang gibt man Gas, also tut man die Drehzahl versuchen, auf einen bestimmten Bereich zu ringen und kann dann mit Plus und Minus schalten. Klingt simpel, ist es aber gar nicht mal so, weil man muss genau im richtigen Moment der Drehzahl nämlich hochschalten, um ein Optimum rauszuholen, um gegen den Gegner zu gewinnen. Klingt momentan noch nicht ganz so spektakulär, aber ich sag Leute, es macht sofort süchtig. Ja, man denkt an, oh, so ein-, zweimal, dreimal, viermal, auf einmal merkt man, oh, ich spiele schon seit 3 Stunden. mit dem Geld, was man verdient beim Gewinnen, kann man das Auto tunen und immer kräftiger machen. Mhm. Und zwar so weit, bis man irgendwann mal den nächsten Level erreicht. Mit dem nächsten Level werden die Gegner dann auch wieder schwer. Okay. Also ein schönes Rennspiel. Noch? Nee. Jetzt kommt nämlich der Hammer. Das Ding funktioniert auch online. Das heißt, ich kann mit meinen hochgetunten Cars gegen Online-Gegner antreten. Mhm. Ich kann entweder halt in Einzelrennen antreten oder ich kann ein Rennen antreten, wo frei ausgewählte Fahrzeugtypen genommen wird und die sind dann identisch. Das heißt, da kommt es drauf an, wie gut der Spieler ist und nicht unbedingt, ob das Auto gut getunt ist oder nicht. Man kann da sogenannte wie nennt sich das? Respektpunkte gewinnen und mit diesen Respektpunkten kann man dann wieder Sondersachen einbauen ins Auto. Es macht wahnsinnig Spaß. Okay. Man muss es mindestens einmal gesehen haben und am besten auf dem Tablet. Gut, alles klar. Schauen wir mal. Ja, ich mach's kurz Schmerzlos sagt euch bestimmt schon einiges. Audible hat jetzt endlich seine App veröffentlicht, auch in Deutschland. Das heißt, man kann jetzt im Audible Audiobook Store, im Hörbuchstore, tatsächlich auf Android-Geräte oder von Android-Geräten drauf zugreifen, Sachen kaufen, runterladen und so weiter und so weiter. Ist DRM verseucht ohne Ende, sag's euch gleich. Aber Audible hat eine riesen Bibliothek. Es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Bücher, die auch von Audible, von professionellen Sprechern direkt eingelesen werden. Also ihr seid nicht darauf angewiesen, dass da dieses Buch tatsächlich als Hörbuch existiert. Audible kauft die Rechte und macht es selbst als Hörbuch. Somit ist also ausgesprochen viel Literatur also als Audio-File erhältlich, die ihr dann eben jetzt auch auf allen Android-Geräten anhören könnt über euren Account. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Und ich muss noch erwähnen, ja, nochmal, der nächste Uncast ist 23.05. montags. Und das wird auch so bleiben. Immer montags 18 Uhr dann. Ab sofort immer montags 18 Uhr. Ne? Also außer natürlich jetzt diesen Montag, ab 23. Also nächste Woche Sonntag nicht um 15 Uhr raufgehen, weil da sind wir nicht da. Da sind wir nicht da. Sondern montags. Genau, montags. Jo, und wenn ihr noch weitere Fragen habt, ihr findet uns auf Twitter, @AndroidCast, Facebook Uncast-Page oder eine E-Mail an uncast@thenetcast.com. Und ja, das war's. Ach, jetzt raus in die Freiheit. Sag ich nur. Also habt eine schöne Woche, bleibt gesund und viel Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Mal am Montag, 18 Uhr. Tschüss. Wünsche ich euch auch, ne, auf jeden Fall einen schönen Sonntag noch. Tschüss.